Hello, my name is Ricky Lee Jones. Hallo, mein Name ist Ricky Lee Jones und ich bin eine Singer-Songwriterin. Ich möchte Ihnen von meinem Lieblingsbuch erzählen, geschrieben von Ursula Le Guin. Sie lebt in Portland, Oregon, glaube ich. Und sie hat eine Trilogie geschrieben, die Earth-Sea Trilogy, deutsch der Erdsee-Zyklus, über Ged, den Zauberer und Magier. About Ged, the wizard, the young wizard. He lives in this imaginary place called Earthsea on an island high up in the mountain, and his father is abusive to him. Er lebt in diesem imaginären Ort namens Erdsee auf einer Insel hoch in den Bergen und sein Vater missbraucht ihn. Eines Tages kommen eine Art Wikinger und während des Angriffs belegt sie Ged mit einem Fluch. Die Menschen im Dorf überleben. Ein entfernter Zauberer hört von dieser Heldentat, nimmt Ged mit und gibt ihm einen neuen Namen. So spannend. Aber ich möchte auch erwähnen, dass letztlich alles in Harry Potter aus Ursula Le Guins Buch gestohlen worden ist. That's so thrilling. But I want to mention that basically everything in Harry Potter was ripped off from Ursula's book. Sie bewegten sich in Viererreihen durch die Riesenhalle zwischen den doppelten Reihen der Säulen hindurch. Die Trommel schlug dumpf, keine Stimme war zu hören, kein Auge blickte auf. Die Luft war ruhig und kalt. Die abgestorbenen Blätter des Unkrautes, das sich durch die Marmorfliesen hochgezwängt hatte, waren vom Reif bedeckt und raschelten, als sie von den langen, dunklen Gewändern der Priesterinnen berührt wurden. When was it written? I think it was written about 1970. I think so. Wann es geschrieben wurde? Ich glaube, um 1970. Ich war verärgert, dass so viele Details ihrer Geschichte bei Joan K. Rowling auftauchten. Sie besitzt ein Imperium mittlerweile. Ich habe die Harry Potter Bücher gelesen und sie sind nett, sie sind simpler, sie schreibt gut. Doch ich möchte wissen, ob Mrs. Rowling endlich mal einen Scheck an Ursula Le Guin geschickt hat. Danke für all das, für die Inspiration. Das wäre doch schön, wenn sie Danke sagen würde. Inspiration. Wouldn't that be wonderful if she said thank you? Der Thron selbst war schwarz. An den Armlehnen und der Rückenlehne schimmerte es schwach von Gold und Edelsteinen. Er war riesig. Ein Mensch hätte darin wie ein Zwerg ausgesehen. Er war nicht nach menschlichen Dimensionen. I was living in France and went to tried to find a book in English. Als ich den Erdsee-Zyklus zum ersten Mal gelesen habe, lebte ich in Frankreich und versuchte ein Buch auf Englisch zu finden. Der Zyklus entsprach nicht dem, was ich sonst lese, aber ich suchte etwas in Englisch. Es wurde zu meinem Lieblingsbuch. And it ended up my favorite book.